Los, los, ihr müsst ihn nach Spiel und verlieren. Das ist Frust. Ich verliere immer mehr. Spaltet das übermorgen. Ich mein Portemonnaie.